Thema: Tradition und Globalisierung. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Globalisierung bedeutet so viel wie die ganze Erde betreffend. Menschen sind auf der ganzen Welt miteinander vernetzt, betreiben Handel und kommunizieren miteinander. Die Welt ist dank neuer Beziehungen zwischen Menschen und Ländern zusammengewachsen. Grund für die Veränderung ist vor allem die Entwicklung der neuen Medien wie das Internet. Die Welt ist kleiner geworden. Es gibt keine Distanzen mehr. Jugendliche aus weit entfernten Ländern, die bis jetzt andere Kultur und Traditionen hatten, haben nun eine verblüffend ähnliche Lebensweise. Sie kleiden und ernähren sich gleich, entwickeln dieselben Interessen und feiern dieselben Feste. Menschen trinken dieselben Erfrischungsgetränke aus den gleichen Plastikflaschen, um ein Beispiel zu nennen. Auf Bild 2 sieht man den Osterhasen mit einer Flasche Coke in der Hand. Das beliebte Erfrischungsgetränk stammt aus Amerika und hat schnell die ganze Welt erobert. Die Globalisierung hat aber auch Schattenseiten. Landesgrenzen verschwinden und damit viele Bräuche und Traditionen der einzelnen Volksgruppen. Häufig dient die Globalisierung den Interessen der internationalen Mode- und Lebensmittelkonzerne, die ihre Markenprodukte weltweit vermarkten. Die globalisierte Welt erleben wir Jugendliche besonders in Form von Klamotten, technischen Geräten und Speisen. All dem gegenüber stehen Traditionen und Werte der einzelnen Nationen oder Länder. Bild 1 zeigt den berühmten ungarischen Paprika. Er gilt als das Feuer von Ungarn. Nichts assoziiert man vermutlich so sehr mit unserem Land wie diese Gemüseart. Fast alle ungarischen Fleischspeisen enthalten Gewürzpaprika. Er ist ein Ungarikum, auf das wir mit Recht stolz sein können. Nicht nur, weil es für die ungarische Küche so charakteristisch ist, sondern auch, weil es unser Land weltberühmt gemacht hat. Bekanntlich erhielt Professor Szentgyörgyi aus Szeged den Nobelpreis, da er nachgewiesen hatte, dass Vitamin C, das sich im Paprika finden lässt, einen positiven Einfluss auf den menschlichen Organismus hat. Ganz ähnlich sieht es mit den Festen aus. Neben alten Festen, die seit mehreren hundert Jahren Tradition sind, verbreiten sich neue und für viele Kulturen fremde Feste. Und sie verändern das Leben der Jugendlichen. So wird für Halloween in letzter Zeit auch bei uns ein Kürbis geschnitzt. Und junge Menschen verschicken heute neben frohe Osternkarten auch Valentinskarten kostenlos per Mail. Und zahlreiche traditionelle Bräuche geraten in Vergessenheit, besonders in Großstädten. Ostern ist ein gutes Beispiel dafür. Früher gingen die Jungen am Montagmorgen die Mädchen begießen, damit sie nicht verwelken sollten. Vor dem Bespritzen trugen sie lustig pikante Verse vor. Dafür wurden sie mit bemalten Ostereiern und einem Glas Schnaps beschenkt. Wie ich oben schon erklärt habe, finde ich die Globalisierung nicht generell schlecht. Aber wir sollten darauf achten, dass unsere alten Bräuche weiterhin aufrechterhalten bleiben.